Wort der Front darf keiner hören. Wir wollen es in Andacht hören. Denn jede Bombe, den der Feind verliert, ein jedes Schiff, das torpediert, ein jeder Panzer, der geknackt, ein jeder Bunker, der genommen und jedes Erdloch, das gewonnen, auch die geringste Tat der Front, die uns berichtet, forderte Opfer und verpflichtet. Ob jung, ob alt, wir wollen nicht ruhen, es denen draußen gleich zu tun. Wir sind zwar keine Christen, das ist vorbei. Aber niemals gab es einen bei uns, der nicht an den Herrgott geglaubt hat. Er wird sich zeigen, dass diese ganze Welt an so weites nicht kennen. Dass das unter einem Gesetz gestellt ist, dass der das Licht ist gleich, auch wenn sie von unserer Seite. Der Stahl schießt seinen Argen bloß in einem Meer von Blut. Im Rausch des Kämpfes rast sich nach dem Namen unser Wut. Der Gegner wankt und weicht im Sturm, der Niedergang ist sein. Just ausgelöscht hat ihn der Krieg zermal mit sein Gefallen. Morgenmond ist nicht der Staub, unser Siegesjubel, der Raben, alter Kampf ist, weil die Kunde Wotan bringt. Wir haben nach allen unserer Ahnen gestritten. Du bist der Herr des Krieges, du lebst Stärke. Wir sind Berserker, Wölfe, Drachen. Wir sind Germanien Krieger. Wir haben auf den Schwingen der Nacht gekämpft. Wir haben den Endsieg errungen. Für Germanien! Für Germanien! Für Germanien! Für Germanien! Come, come, come, come, come.